WDR 3 Hörspiel. Herzlich willkommen heute zu einem Stück, das sich gut einreiht in unseren Themenschwerpunkt Herrschaftszeiten. Der kolumbianische Schriftsteller, Journalist und Literaturnobelpreisträger Gabriel García Márquez erzählt darin vom Aufstieg und Fall eines Regimes. Einen Fremden verschlägt es in ein südamerikanisches Dorf namens Macondo und er erfährt dessen Geschichte. Eine fiktive Geschichte, ein fiktives Dorf, das stellvertretend steht für tausende Varianten in Südamerika. Márquez vermischt einmal mehr Realität und Fiktion, Geschichtsschreibung und Mythos. Und wenn er der Geschichte den Titel »Das Leichenbegängnis der großen Mama« gibt, dann meint er jene Regime, die bei uns gern als Bananenrepubliken bezeichnet werden. Das Sterben der Mama bedeutet aber nicht das Ende der Herrschaft der Mächtigen über die Machtlosen. Sie bleibt allgegenwärtig. Große Mama, große Mama, du, 92 Jahre dauert deine Mama. Hundert wollte ich werden, wie meine Großmutter mütterlicherseits, die im Krieg von 1875 in der Gutsküche verschanzt, einer Patrouille des Obersten Aureliano Buendia standhielt. Erst im April dieses Jahres habe ich begriffen, dass Gott mir nicht das Vorrecht gewährt, eine Horde föderalistischer Freimaurer in offenem Kampf eigenhändig zu vernichten. Große Mama, du, 92 Jahre dauert deine Mama. Bedingungslose Herrscherin über das Reich Macondo, große Mama, du. Ach was, ich sterbe. Mein Arzt! Ihr Arzt. Stöcken wegen der Arthritis überquere ich den Platz. Ich bringe alle Arten akademischer Pflaster mit, großartige Arzneigetränke und meisterhafte Zäpfchen und geräucherte Kröten und Blutegel. Die Fortschritte der Wissenschaft lehne ich aus philosophischer Überzeugung ab. Ich bin ein Montpellier-preisgekrönter Erbarzt. Ich sterbe! Mein Priester! Ihr Priester! Wir bringen Pater Antonio, wir bringen ihn schon 10 Mann hoch. Fast 100 Jahre ist er alt. Und am besten lassen wir ihn gleich beim Alkoven der großen Mama, damit er nicht erst hinunter und in der endgültigen Minute wieder hinaufgeschafft werden muss. Ich sterbe. Du musst deine Fäuste öffnen, meine Tochter, damit ich sie ölen kann mit der letzten Meine Ringe. Diebe. Alles Diebe. Diebinnen, meine Nichten. Mein Ring mit dem großen Brillanten! Ich sterbe! Ihr müsst die Augen offen halten. schließt alle Wertsachen weg. Denn viele Leute kommen nur zur Totenwache, zu stehlen. Maria del Rosario Castañeda y Montero, nachdem Sie die Geschäfte Ihrer Seele geordnet, brauchen Sie nur noch die Geschäfte Ihrer Geldschränke zu ordnen, mit den neuen Neffen, Ihren Universalerben, die rings um Ihr Bett wachen. Macondos Mittelpunkt, große Mama. Wie deine Väter und Vorväter, volle 200 Jahre. Eigentümer der fließenden und stehenden Gewässer, des gefallenen und zu fallenden Regens, der Nachbarwege, der Telegrafenmasten, der Schaltjahre und der Hitze, Erbanspruch überdies auf jedwedes Leben und Gut. Mich ist bekannt, dass innerhalb der 6 Ortschaften des Kreises Macondo alles Land mir gehört. Große Mama, du, das Dorf ist rings um deinen Namen gewachsen. 3 Stunden würde es benötigen, meine irdischen Besitztümer aufzuzählen, ganz zu schweigen von den ethischen Gütern. Große Mama, du reichste und mächtigste Matrone der Welt. Deshalb richte ich mich jetzt auf meine denkwürdigen Gesäßbacken auf und diktiere Ihnen, Notar, nur diese Liste meiner geheimen und unsichtbaren Familienbesitztümer. Ich höre, Maria del Rosario Castañeda y Montero. Große Mama, du, niemand kennt Ursprung, Grenzen oder gar Wert deines Familienbesitzes. Die Bodenschätze, die Territorialgewässer, die Farben der Landesflagge, die nationale Oberhoheit, die Traditionsparteien, die Menschenrechte, die bürgerlichen Freiheiten, der erste Magistrat, die zweite Instanz, die dritte Debatte, die Empfehlungsschreiben, die historischen Gegebenheiten, die freien Wahlen, die Schönheitsköniginnen, die Grundsatzerklärungen, die Massenkundgebungen, die vornehmen jungen Damen, die untadeligen Herren, die ehrenvollen Militärs, der hochwohlgeborene oberste Gerichtshof, die vom Einfuhrverbot Betroffenen waren. Die lockeren Damen. Die Fragen des Fleisches. Die Reinheit der Sprache. Die Vorbilder für die Welt. Die rechtsstaatliche Ordnung. Die freie, aber verantwortungsbewusste Presse. Das südamerikanische Athen. Die öffentliche Meinung. Die demokratischen Lehren. Die christliche Moral. Die Devisenknappheit. Das Asylrecht. Die kommunistische Gefahr. Das Staatsschiff. Die verteuerten Lebenskosten. Die republikanischen Traditionen. Die minder begünstigten Klassen. Die Vertrauenserklärungen. Große Mama. Große Mama. Große Mama. Verschieden. Ich stelle fest, Maria del Rosario Castañeda y Montero, genannt die große Mama, ist soeben verschieden. Herr Präsident, der Tod hat das öffentliche Leben gestreift. Der Präsident der Republik braucht sich nicht seiner Ratgeber zu bedienen, um die Last seiner Verantwortung zu ermessen. Viele Jahre hindurch hat die große Mama, Kraft der drei Truhen voll falscher Wählerkarten... Dienstboten, Schützlinge und Pächter übten nicht nur das eigene Wahlrecht aus, sondern auch das der im vergangenen Jahrhundert verstorbenen Wähler. Den sozialen Frieden und die politische Eintracht gewährleistet. In stürmischen Zeiten trug sie heimlich zur Bewaffnung unserer Parteigänger bei... und eilte deren Opfern wie wir in der Öffentlichkeit zu Hilfe. Dieser vaterländische Eifer berechtigt sie zu den höchsten Ehren. Der Präsident der Republik ist sich seiner historischen Bestimmung voll bewusst und verordnet eine 9-tägige Staatstrauer. Aber wird das genügen, Herr Präsident? Aber das ist doch ohne Höhe, was man von Ihnen gemacht hat. Ruhe! Aber wird das genügen? Meine Herren Abgeordneten, die große Mama verkörpert die Vorherrschaft der führenden Gesellschaftsschicht über das Volk. Die Wesenhaftigkeit göttlicher Weisheit. Die Aufmerksamkeit. Übersterbliche Vorläufigkeit. Die Verfassung des Landes ist für solche Ereignisse nicht gewappnet. Deshalb muss der erste Würdenträger der Nation das Seine dazu beitragen, dass das Leichenbegräbnis der großen Mama zu einem neuen Vorbild für die Welt wird. Gibt es eine Formel, die dem Präsidenten der Republik die Teilnahme an dem Leichenbegängnis gestattet? Wer lasst Große Mama, du riechst nicht gut. Wir müssen uns die Nase zuhalten, große Mama, du stinkst. Ihr müsst uns die Nase zuhalten, Großmama, du stinkst. Man muss nicht ein in Montpellier preisgekrönter Erbarzt sein, um die Diagnose zu stellen, dass der Leichnam im heißen Macondo September Blasen treibt. Meine Herren, meine Herren! Darf ich Sie darauf aufmerksam machen, dass der Leichnam der großen Mama bei 40 Grad im Schatten auf Ihre Entscheidung wartet? Sehr richtig, meine Herren! Das sagt der gesunde Menschenverstand. Kein Grund, die Fassung zu verlieren. Ein Balsamieren! Ich werde Anweisungen zur Einbalsamierung des Leichnams erteilen. Aber das ändert doch nichts am Problem! Gesetz ist Gesetz! Verfassungsänderung! Bravo! Was bravo? Hoch oder nieder? Bravo! Einfach bravo! Bravo! Einfach Heiliger Vater. Still, Kardinal. Ich sehe den Tauchern zu, die im See nach dem Kopf des enthaupteten Mädchens suchen. Die Zeitung, Heiliger Vater. Die große Mama, nicht möglich. Die große Mama. Meine schwarze Gondel. Lebt wohl, leuchtende Pfirsichfelder von Rom, lebt wohl. Via Appia Antica, lebt wohl, ihr fischblütigen Filmschauspielerinnen, die ihr euch auf Terrassen bräunen lasst, lebt wohl. Düsterer Felsvorsprung vom Castel Sant'Angelo am Horizont des Tiber. Was ist das? Die Sümpfe, heiliger Vater. Der Urwald. Die wilden Tiere, die Affen. Qual der Mücken, die niemand schlafen lässt. Das Dorf Macondo, heiliger Vater, das Reich des Balsamapfels und des Leguans, der wundersame Tagesanbruch über den Besitzungen der großen Alten. Gott sei gelobt, das löscht die Erinnerung an die Leiden der Reise aus und entschädigt für ertragene Entbehrungen. Gott sei gelobt. Gesetz ist Gesetz. Verfassungsänderung. Es muss es geschehen. Aber was? Bravo! Bravo! Hört! Die Zeit drängt! Große Mama, du, die Wäscherin von San Jorge kommt zu dir. Große Mama, du, wir Perlenfischer vom Kap des Segels kommen zu dir. Große Mama, du, wir Krebsfänger von Tassachera kommen zu dir. Große Mama, du, wir Zauberer von Lamorana kommen. Die öffentliche Ordnung wird als gestört erklärt. Tram, tam, tam, tram. Und der Präsident der Republik, tram, tam, tam, tram, verfügt über außerordentliche Befugnisse, tram, tam, tam, tram, die ihm die Teilnahme am Leichenbegängnis der großen Mama, tram, tam, tam, gestatten, tram, tam, tam, tram, tam, tam. Aufgemacht, aufmachen, aufmachen. Aufgemacht. Es kommt seine Heiligkeit, der Papst aus Rom. Gott mit euch, meine Kinder, Gott mit euch. Amen, Amen. Große Mama, du! Wir Papaya-Pflanzer von San Gregorio kommen zu dir. Wir Hahnemester von La Cueva kommen zu dir. Wir stehen als Sänger aus den Savannen von Bolivar kommen zu dir. Bruder, auf Magdalenenstrom. Kommen! Wir stehen als Sänger aus den Savannen von Bolivar kommen zu dir. Glücksräder! Glücksräder! Raubfischständer! Elite-Truppe in Betresten, Husarenjacken und wogenden Helmbüschen. Der Sack der Bursche ausgeschlagene Sack der Großen. Elite-Truppe in Betracht. Leguan Eier schnüre, die allheimischen Königin, die Altkönigin, die Königin der Fasermann, die Königin des grünen Turms, die Königin der Wasserkurs, die Königin der 460 Kilometer lang. Leguan Eier schnüre, Heiliger Vater, wohin entschwebt ihr denn? Nun, da meine Sendung auf Erden erfüllt ist, kann ich mit Leib und Seele auffahren, gen Himmel, gen Himmel, gen Himmel. Herr Präsident! Herr Präsident! Wohin denn so schnell? Ich laufe! Ich laufe! Jetzt kann ich mich nach meinem Belieben zum Regieren niedersetzen! Nach meinem Belieben! Nach meinem Belieben! Platz da für die Straßenkehrer! Platz da für die Straßenkehrer! Platz da für die Straßenkehrer! Platz da für die Straßenkehrer! Platz da! Mama vergessen, vergessen in alle Ewigkeit. Weg! Ich bin der erste Neffe, ich grabe hier. Und ich grabe, wo ich will, ich bin der zweite Neffe. Was denn weg, hier grabe ich. Wir sind neun Neffen der großen Mama. Wir haben alle das gleiche Recht. Der Schatz! Schatz der großen Mama. Begraben in diesem Keller. Nein, in diesem. Krüge mit Goldmünzen. Hier muss es sein. Hier. Vorsicht. Hört doch auf. Das Haus stürzt ein. Das Leichenbegängnis der großen Mama von Gabriel García Márquez aus dem kolumbianischen Spanisch von Kurt Meyer-Claesson. Bearbeitung und Regie Heinz von Kramer. Es sprachen große Mama Grete Wurm, alter Mann Dieter Borsche, Kardinal Günther Böhnert, der Notar Arnfried Lerche, Papst Matthias Ponier, Arztpräsident Horst Michael Neuze.